mit in der Sonne liegen. Ich seh die Wolken fliegen. Ich seh die Sonne scheinen. Sie scheint für uns allein. Und gibt's mal wieder Regen, muss es uns nicht zu denken geben. Ich hab mein Sonnenschein. Ich und mein Sonnenschein ist Sonnenschein. Sonnenschein und gibst du wieder Regen, musst es mir zu denken geben. Ich hab mein Sonnenschein, ich und mein Sonnenschein und der Sonnenschein. Nur für uns allein mein Sonnenschein. Ich und mein Sonnenschein und der Sonnenschein. Mein Sonnenschein, ich und mein Sonnenschein. Zeit lässt uns allein, mich und mein Sonnenschein.